Samstag, 18. Januar 1969, 19.30 Uhr und 41 Sekunden. Hier ist Berlin. So hat alles begonnen. Und nun begrüße ich Sie zu einer eigens für Sie zusammengestellten Hitparade. Bühne frei für einen Hitparaden-Stargast. Band ab, Ihr Dieter Thomas Eck.